Wir beschlossen, Belisar an einen Baum eines kleinen Gehölzes in der Nähe der Straße anzubinden. Und Fräulein von Galais kam auf die Wiese, wie sie einst wohl zum Seeufer hinabstieg, als Mohn sie zum ersten Mal sah. Am Arm ihres Vaters, mit der linken Hand den großen, leichten Mantel, der sie umhüllte, festhaltend, schritt sie mit ihrer zugleich so ernsten und kindlichen Miene auf die Gäste zu. Ich ging neben ihr. Alle auf der Wiese zerstreuten oder entfernt spielenden Gäste kamen zusammen, um sie zu empfangen. Einen Augenblick, während jeder zusah, wie sie sich näherte, schwieg alles still. Die jungen Mädchen und jungen Leute, die sie nicht kannte, wurden ihr vorgestellt. Jetzt kam mein Kamerad an die Reihe. Ich war ebenso ängstlich, wie er es sein mochte, und wollte gerade die Vorstellung übernehmen. Aber ehe ich etwas sagen konnte, trat das Mädchen mit überraschender Entschlossenheit und Würde auf ihn zu, reichte ihm die Hand und sagte, da ist ja Augustin Mohn. Andere drängten sich hinzu, um Yvonne von Galais zu begrüßen, und so wurden die beiden jungen Leute fast sofort getrennt. Erst gegen Ende des Abends, als schon überall Spiele, Baden, Unterhaltungen und Bootfahrten auf dem nahen See im Gange waren, kam Mohn wieder mit dem jungen Mädchen zusammen. Sie begannen zu sprechen. Aber Mohn kehrte immer wieder mit einem Eigensinn, der ihm wahrscheinlich selbst nicht zum Bewusstsein kam, auf alle die Wunderdinge von damals zurück, und jedes Mal musste das auf die Folter gespannte junge Mädchen ihm wiederholen, dass alles verschwunden sei. Das alte, so merkwürdige und weitläufige Haus abgebrochen, der große Teich ausgetrocknet und zugeschüttet und die Kinder in den reizenden Gewändern in alle Winde zerstreut. Mohn entgegnete nichts als ein verzweifeltes Ach und tat so, als ob jedes dieser verschwundenen Dinge ihm gegen das junge Mädchen oder gegen mich recht gäben. Wir schritten alle drei lautlos auf dem kurzen, schon gelblichen Rasen dahin. Augustin hatte zu seiner Rechten das junge Mädchen, das er für immer verloren geglaubt hatte. Warum war der große Mohn nun hier wie ein Fremder, wie jemand, der nicht gefunden hat, was er suchte und dem nun alles andere gleichgültig ist? 3 Jahre früher hätte er dieses Glück nicht ohne Entsetzen, vielleicht auch nicht ohne wahnsinnig zu werden, ertragen. Woher kam nun diese Leere, dies Entferntsein, dieses Unvermögen, glücklich zu sein, das ihn in dieser Stunde befiel? Wir sprachen nicht mehr in dieser wundervollen Ruhe, als wir auf der anderen Seite des Wäldchens in der Richtung auf Les Aubiers singen hörten. Es war die junge, weit entfernte Stimme jemandes, der seine Tiere zur Tränke führte. Eine Art Tanzweise, die der Mann aber langsam und gefühlvoll wie ein altes, trauriges Lied sang. Meine Schuhe sind rot, vorbei ist das Lieben, meine Schuhe sind rot, in die Ferne getrieben, nie kehr ich zurück. »Hört ihr ihn?« sagte Mohn leise. »Oh, ich muss sehen, wer es ist.« Und sofort verschwand er im Gehölz. Fast zu gleicher Zeit schwieg die Stimme. Man hörte noch, wie der Mann sich entfernend seinen Tieren pfiff, und dann nichts mehr. Ich sah das junge Mädchen an. Nachdenklich und niedergeschlagen richtete sie ihre Blicke auf die Bäume, hinter denen Mohn verschwunden war. Sie wandte sich zu mir. »Er ist nicht glücklich«, sagte sie, und setzte hinzu, »und vielleicht könnte ich gar nichts für ihn tun?« Ich zögerte mit der Antwort, als plötzlich auf der anderen Seite des Wäldchens ein Schrei erscholl. Dann hörten wir einen Lärm wie von einem ausschlagenden Pferd und Stimmen, die im Streit durcheinander redeten. Ich begriff sofort, dass dem alten Belisar etwas zugestoßen war, und lief zu der Stelle, von der der Lärm kam. Fräulein von Galais folgte langsam. Der zu tief angebundene Belisar war mit einem Vorderfuß in seine Leine geraten, hatte sich aber nicht gerührt, bis Herr von Galais in seine Nähe gekommen war. Erschreckt hatte er wild um sich geschlagen. In diesem Augenblick war Mohn, von Les Aubiers zurückkehrend, zufällig hinzugekommen. Vorsichtig hatte er Belisar befreit, doch zu spät, denn das Unglück war schon geschehen. Das Pferd musste sich etwas verstaucht, vielleicht sogar gebrochen haben, denn es stand kläglich mit gesenktem Kopf da, der Sattel hing halb herunter, und einen Huf hielt es am ganzen Körper zitternd nach hinten. Mohn bückte sich und fühlte es ab, ohne ein Wort zu sagen. Als er den Kopf hob, waren fast alle um ihn versammelt, aber er sah niemanden, er war ganz rot vor Ärger. »Ich möchte wissen, wer ihn so angebunden hat«, schrie er, »und wie kann man ihm den ganzen Tag den Sattel auf dem Rücken lassen? Wer hat es überhaupt gewagt, dies alte Pferd zu satteln? Das kann doch höchstens noch an einen Wagen gespannt werden.« Und er bückte sich wieder, um das Kniegelenk des Pferdes mit der flachen Hand zu massieren. Herr von Galais, der bis dahin nichts gesagt hatte, beging den Fehler, aus seiner Zurückhaltung herauszutreten. Er stammelte: »Mein Pferd...« »Ach, es gehört Ihnen«, sagte Mohn etwas ruhiger und wandte sich mit rotem Kopf zu dem Greise. »Dazu kann ich Ihnen wirklich nicht gratulieren. Man muss dieses alte Pferd sofort, solange es noch laufen kann, und es ist keine Zeit zu verlieren, in den Stall bringen und es nie wieder herauslassen.« Mehrere junge Leute erboten sich sogleich dazu, aber Fräulein von Galais dankte ihnen. Mit feuerrotem Gesicht, den Tränen nahe, verabschiedete sie sich von allen, sogar von Mohn, der fassungslos sie nicht anzublicken wagte. Sie nahm das Tier bei den Zügeln, wie man jemanden die Hand gibt. Mehr um näher an ihm zu sein, als um es zu führen. So sahen wir sie fortgehen, den Arm halb aus dem Mantel und in ihrer kleinen Hand den starken, ledernen Zügel. Ihr Vater ging mühsam neben ihr her. Welch trauriges Ende dieses Abends! Nach und nach suchte jeder seine Sachen zusammen, die Stühle wurden zusammengelegt und die Tische auseinandergenommen. Einer nach dem anderen fuhren die Wagen mit Gepäck und Menschen beladen ab, Hüte und Taschentücher wurden geschwenkt, dann fuhren auch wir ab. An der Wegbiegung knirschte das Rad im Sande, und bald sahen Mohn und ich vom Hintersitz aus den Anfang des Seitenweges verschwinden, den der alte Belisar und seine Herren eingeschlagen hatten. Aber da wandte mein Kamerad, der Mensch, der für mich auf der ganzen Welt am unfähigsten zum Tränenvergießen ist, mir sein von unwiderstehlichem Weinen verzerrtes Gesicht zu. »Bitte halten Sie an«, sagte er, die Hand auf Florentins Schulter legend. »Kümmert euch nicht um mich. Ich komme ganz allein zu Fuß zurück.« Und mit einem Satz, die Hand am Kotschutz des Wagens, sprang er ab. Zu unserem größten Erstaunen drehte er um, begann zu laufen und lief bis zu dem kleinen Weg, an dem wir eben vorbeigekommen waren, dem Weg nach Les Sablonnières. Und an jenem Abend bat er schluchzend Fräulein von Galais um ihre Hand. Die Verlobungszeit hat 5 Monate gedauert. Sie war friedlich, ebenso friedlich, wie das erste Zusammentreffen bewegt war. Mohn kam sehr oft nach Les Sablonnières, zu Rad oder im Wagen. Kleine Ereignisse haben sich während dieser 5 stillen Monate zugetragen. Ich bin zum Lehrer im Weiler Saint-Benoît-des-Champs ernannt worden. Saint-Benoît ist kein Dorf, es sind über das Land verstreute Bauernhöfe und das Schulhaus liegt ganz allein auf einem Hügel an der Landstraße. Ich führe ein recht einsames Leben, aber wenn ich über die Felder gehe, bin ich in 3 Viertelstunden in Les Sablonnières. Die Trauung fand in größter Stille um 12 Uhr in der alten Kapelle von Les Sablonnières statt, die nicht mit abgebrochen wurde und in Tannen halb versteckt am Abhang des nahen Hügels liegt. Nach einem kurzen Frühstück bestiegen die anderen wieder ihre Wagen. Nur Jasmin und ich blieben. Wir gehen planlos am Rande des hinter dem Hause gelegenen Waldes entlang. Von Zeit zu Zeit benetzt ein feuchter Windstoß unser Gesicht und trägt verlorene Töne eines Klaviers zu uns. Dort im verschlossenen Hause spielt jemand. Ich bleibe einen Augenblick stehen, um still zuzuhören. Die Weise, die ich nicht kenne, gleicht einem Gebet, einem Flehen an das Glück, nicht zu grausam zu sein. Ich denke, endlich sind sie glücklich. Mohn ist dort bei ihr. In diesem Augenblick fühle ich eine Berührung meiner Schulter. »Horch«, sagt Jasmin ganz leise. Ich sehe ihn an. Er macht mir ein Zeichen, mich nicht zu rühren. Und er selbst, den Kopf vorgebeugt, horcht mit gerunzelten Brauen. »Also Mohn kümmert sich nicht mehr um mich? Warum antwortet er nicht, wenn ich ihn rufe?« sagte Franz. »Aber Franz«, sagte ich, »die Zeit der Überspanntheiten und Kindereien ist vorbei. Stören Sie doch nicht mit Ihrer Tollheit das Glück derer, die Sie lieben, Ihrer Schwester und Augustin Mohns. Aber nur er kann mich retten, das wissen Sie doch. Ich hatte zu niemandem mehr Vertrauen als zu Ihrem Freund. Er hat seine Liebe wiedergefunden. Warum denkt er jetzt nicht an mich?« Er hatte die Hände in den Taschen und zitterte vor Kälte. Es war nicht mehr dieses königliche, in Lumpen gekleidete Kind der vergangenen Jahre. Im Herzen war er sicherlich mehr als jemals Kind geblieben, hochmütig, abenteuerlich und beim geringsten Anlass verzweifelt. Aber dieses Kindliche war peinlich anzusehen bei dem schon etwas gealterten jungen Manne. Schließlich sagte ich nach einigem Überlegen, »Sie werden genau in einem Jahre zur selben Stunde wieder hierher kommen und Sie werden das junge Mädchen, das Sie lieben, hier vorfinden.« Der Komödiant sah mir mit einem wahrhaft bewunderungswürdigen Willen zum Vertrauen in die Augen. Er schien noch und trotz allem 15 Jahre alt. 15 Jahre, das Alter, das wir in Saint-Agathe am Abend des Klassenkehrens hatten, als wir alle drei jenen furchtbaren, kindlichen Schwur leisteten. Die Verzweiflung überkam ihn wieder, als er sagen musste, »Gut, wir wollen jetzt gehen.« Allmählich sah ich seine grauen Umrisse zwischen den Tannen verschwinden. Ich rief Jasmin, und wir wollten gerade unsere Wache wieder aufnehmen, als wir bemerkten, wie Augustin die Fensterläden schloss. Die Seltsamkeit seines Benehmens beunruhigte uns. Später erfuhr ich in den kleinsten Einzelheiten alles, was dort geschehen war. Vom frühen Nachmittag an sind Mohn und seine Frau, die ich noch Fräulein von Galais nenne, im Salon des Gutshauses allein geblieben. Von draußen dringt jetzt kein Geräusch mehr zu den jungen Leuten, außer einem entblätterten Rosenzweig, der ab und zu ans Fenster stößt. Wie zwei Insassen eines dahintreibenden Bootes sind die beiden Liebenden, während der Winterwind braust, eingeschlossen mit ihrem Glück. »Das Feuer droht auszugehen«, sagte Fräulein von Galais und wollte ein neues Scheit auflegen, aber Mohn eilte hinzu und legte selbst Holz ins Feuer. Dann nahm er die ausgestreckte Hand des jungen Mädchens, und so blieben sie einer vor dem anderen stehen, wie überwältigt von einer unaussprechlichen Botschaft. Der Wind brauste gleich einem über die Ufer getretenen Strom, ab und zu lief, wie am Fenster eines Zuges, ein Wassertropfen quer über die Scheibe. In diesem Augenblick musste er Franzens Ruf ganz nahe dem Haus gehört haben. Fräulein von Galais sagte mir später, auch sie hätte ihn gehört. Von nun an nützte es nichts mehr, dass die junge Frau ihm all die wunderschönen Dinge zeigte, die sie mit ins Zimmer brachte, ihr Spielzeug, mit dem sie als kleines Mädchen gespielt hatte, alle ihre Kinderbilder, sie als Marketenderin, sie und Franz auf dem Schoß ihrer schönen Mutter. Mohn sah und hörte nichts mehr. Hierauf schlug Fräulein von Galais vor, Klavier zu spielen, ehe es ganz dunkel würde. Draußen am Waldrande begann ich jene zitternde Melodie zu hören, die uns der Wind zutrug und die bald vom zweiten Ruf der beiden Narren, die sich uns zwischen den Tannen genähert hatten, zerrissen wurde. Lange hörte Mohn dem jungen Mädchen zu, dabei still aus einem Fenster blickend. Mehrmals wandte er sich dem lieben Gesicht, auf dem Angst und Schwäche zum Ausdruck kamen, zu. Dann trat er zu Yvonne und legte ganz leicht die Hand auf ihre Schulter. »Es wird Abend«, sagte er endlich, »ich werde die Läden schließen, aber spiele weiter.« Was ging jetzt in diesem dunklen, wilden Herzen vor? Ich habe mich oft danach gefragt und habe es erst gewusst, als es zu spät war. Unbewusste Gewissensbisse, unerklärliche Reue, Furcht, das unerhörte Glück, das er so festhielt, unter den Händen entschwinden zu sehen. Und nun die furchtbare Versuchung, dieses Wunderbare, das er sich erobert hatte, unwiderruflich jetzt sofort von sich zu werfen. Er warf noch einen Blick auf seine junge Frau und ging dann langsam und wortlos hinaus. Vom Waldesrande aus sahen wir, wie er zunächst zögernd einen Fensterladen schloss, dann in unsere Richtung hinüberblickte, einen anderen Laden schloss und plötzlich in größter Hast auf uns zugestürzt kam. Als er eine kleine, eine Wiese abschließende Hecke überstieg, bemerkte er uns. Er wich uns aus. Da rief ich, überzeugt, dass nur dies eine ihn zurückhalten könne, »Franz ist hier, bleib!« Er blieb endlich stehen. »Wo ist er? Sag schnell!« »Jedenfalls aber hat es keinen Zweck mehr, hinterherzulaufen«, sagte ich. »Sie sind jetzt nach Deutschland unterwegs.« Er wollte gerade antworten, als ein verstörtes, von wirrem Haar umgebenes Gesicht vor uns auftauchte. Es war Fräulein von Galais. Sie war wohl gerannt, denn ihr Gesicht war in Schweiß gebadet. Auch musste sie gefallen sein und sich verletzt haben, weil sie über dem rechten Auge einen Riss und geronnenes Blut im Haar hatte. Aber als sie begriff, dass Mohn da war, dass er sie wenigstens diesmal nicht verließ, da schob sie ihren Arm in den seinen und konnte nicht anders, als wie ein kleines Kind unter Tränen lachen. Keiner von beiden sagte etwas, Aber als sie ihr Taschentuch zog, nahm Mohn es ihr sanft aus der Hand. Vorsichtig und sorgfältig entfernte er das Blut aus dem Haar des jungen Mädchens. »Wir müssen jetzt heimgehen«, sagte er. Und ich ließ beide gehen. Der erfrischende, starke Wind des Winterabends blies ihnen ins Gesicht. Mohn führte sie bei schwierigen Stellen an der Hand. Sie lächelte und ging rascher, um wieder in ihrem für einen Augenblick verlassenen Heim zu sein. Von einer unbestimmten Unruhe gequält, musste ich den ganzen anderen Tag in der Schule zubringen. Die glückliche Lösung der gestrigen Aufregung vermochte dieses Gefühl nicht zu verscheuchen. Erst am Sonntagnachmittag entschloss ich mich, an die Tür von Les Sablonnières zu klopfen. Als ich die kahlen Hügel hinanstieg, hörte ich in der Ferne die winterlichen Sonntagabendglocken läuten. Ich fühlte mich einsam und traurig. Irgendeine trübe Vorahnung überkam mich, und ich war nicht sehr überrascht, als auf mein Läuten Herr von Galais allein erschien und mir mit leiser Stimme erzählte, dass Yvonne von Galais mit starkem Fieber zu Bett liege. Mohn habe am Freitagmorgen eine lange Reise antreten müssen, und man wisse nicht, wann er wiederkomme. So hatte also diese geheime Gewissensangst, die Mohn seit seinem Aufenthalt in Paris mit sich herumtrug, doch schließlich die Oberhand gewonnen. Es hatte wohl so kommen müssen, dass mein großer Kamerad nun doch seinem zäh erkämpften Glück entfloh. Ich besuchte Yvonne häufig, und oft plauderten wir nahe dem Feuer in dem niedrigen Raum, in dem es schneller dunkel wurde als anderwärts. So vergingen Wochen und Monate. Längst vergangene Zeit, verlorenes Glück. Mir war es vorbehalten, ihr, die Fee, Prinzessin und geheimnisvolle Liebe unserer ganzen Jugend gewesen war, den stützenden Arm zu leihen und ihr alles zu sagen, was ihren Kummer mildern konnte, während mein Kamerad geflohen war. Was könnte ich heute wohl noch sagen von jener Zeit, von jenen Unterhaltungen, die ich abends nach dem Unterricht auf den Hügeln um Saint-Benoît-des-Champs mit ihr führte, von jenen Unterhaltungen, bei denen der einzige Gegenstand, von dem wir hätten sprechen müssen, der einzige war, über den wir zu schweigen entschlossen waren. Nur eine Erinnerung ist mir geblieben, auch diese schon halb entschwunden, an ein schönes, abgemagertes Antlitz, an zwei Augen, deren Lider sich bei meinem Anblick langsam senkten, als ob sie schon nur noch eine innere Welt sähen. Und ich war ihr treuer Begleiter, Genosse einer Erwartung, von der wir nicht sprachen, einen ganz nie wiederkehrenden Frühling und Sommer hindurch. Im August, als die Ferien begannen, musste ich mich von Les Sablonnières und der jungen Frau trennen, um die zwei Monate meines Urlaubs in Saint-Agathe zu verbringen. Ich sah den großen Hof, den Spielplatz und das leere Schulzimmer wieder. Alles erinnerte mich an den großen Mohn. Alles war erfüllt von Erinnerungen an unsere schon beendete Kindheit. Während dieser langen, schon fast herbstlichen Tage schloss ich mich, wie einst vor Mohns Ankunft, im Archivzimmer oder einer leeren Klasse ein. Ich las, schrieb, dachte zurück. Und in dem großen Schweigen des Schulzimmers, in dem die zerrissenen grünen Papierkränze, die leeren Umschläge der als Preise verteilten Bücher, die abgewischte Tafel verkündeten, dass das Schuljahr zu Ende war, die Zensuren verteilt und alles auf den Herbst, den Wiederbeginn im Oktober und die neue Arbeit wartete, da saß ich und dachte daran, dass auch unsere Jugend vorüber und das Glück verpasst war. Auch ich wartete auf die Rückkehr nach Les Sablonnières und die Wiederkunft Augustins, der vielleicht nie zurückkommen würde. Eine gute Nachricht konnte ich jedoch meiner Mutter bringen, als sie sich entschloss, mich über die Neuvermählte zu befragen. Ich fürchtete ihre Fragen, ihre sehr unschuldige und dabei gleichzeitig etwas boshafte Art, jemanden plötzlich in Verlegenheit zu bringen, indem sie den geheimsten Gedanken erriet. Ich vermied alle weiteren Fragen dadurch, dass ich ihr sagte, die junge Frau meines Freundes Mohn würde im Oktober Mutter sein. Die letzte Ferienwoche nahte heran. Sie pflegt die schönste und romantischste zu sein, die Woche der großen Regengüsse, die Woche, in der man zu heizen beginnt und die ich sonst meist auf der Jagd in den dunklen, feuchten Tannenwäldern von Le Vieux-Nancy verbrachte. Ich aber machte mich auf, um ohne Umwege nach Saint-Benoît-des-Champs zurückzukehren. Ungeduldig nahm ich meinen Umhang und trat einen fieberhaft aufgeregten Spaziergang an, der mich geradewegs nach Les Sablonnières führte. Ich wollte nicht gleich am ersten Tag meiner Rückkehr als Eindringling erscheinen. Nachdem ich um das Haus herumgegangen war, aus dem nur noch durch das Fenster im Zimmer der jungen Frau Licht drang, überstieg ich hinter dem Hause das Gartengitter und setzte mich, während es schon dunkel wurde, auf eine Bank. Die Nacht kam. Ein feiner Regen begann niederzurieseln. Mit gesenktem Kopf betrachtete ich meine Schuhe, wie sie immer nasser wurden und das Wasser auf ihnen glänzte. Als ich in diesem Augenblick den Kopf hob, sah ich Yvonne von Galais dicht vor mir. Ich hatte das Geräusch ihrer Schritte auf dem Sande für das auf die Hecke fallender Tropfen gehalten. Um Kopf und Schultern trug sie einen großen Schal aus schwarzer Wolle und der feine Regen hatte ihre Stirnhaare benetzt. Sie hatte mich wohl von ihrem Zimmer aus durch das nach dem Garten gehende Fenster bemerkt und war zu mir gekommen. Yvonne von Galais reichte mir eine fieberheiße Hand und statt mich mit ins Haus zu nehmen, setzte sie sich auf die moosbewachsene Bank, auf die am wenigsten feuchte Stelle, während ich mich, das Knie auf die gleiche Bank gestützt, über sie beugte, um ihr zuzuhören. Zunächst machte sie mir freundschaftliche Vorwürfe, weil ich meine Ferien so abgekürzt hatte. »Ich musste doch so bald wie möglich kommen, um Ihnen Gesellschaft zu leisten«, antwortete ich. »Es ist wahr«, sagte sie ganz leise mit einem Seufzer, »ich bin noch allein. Augustin ist noch nicht zurückgekommen.« Ich hielt diesen Seufzer für eine Klage, einen unterdrückten Vorwurf und begann langsam zu sagen, wie kann ein so edler Geist solche Tollheiten begehen? Vielleicht war der Hang zum Abenteuer stärker als alles, aber die junge Frau unterbrach mich und hier an diesem Abend sprach sie zum ersten und letzten Mal mit mir über Mohn. »Sprechen Sie nicht so, François Sorel, mein Freund«, sagte sie sanft, »nur wir, nur ich bin schuld. Denken Sie daran, was wir getan haben. Wir haben zu ihm gesagt, hier ist das Glück. Hier ist das, was du während deiner ganzen Jugend gesucht hast. Hier ist das junge Mädchen, das Ziel aller deiner Träume war. Wie sollte ihn, den wir so vorwärts stießen, nicht zaudern, dann Furcht, dann Entsetzen packen? Und wie hätte er nicht schließlich der Versuchung zur Flucht nachgeben sollen? Ich bin deiner nicht würdig, wiederholte er, als am Ende unserer Hochzeitsnacht der Morgen graute. Ich versuchte, ihn zu trösten, zu beruhigen. Nichts konnte seine Angst lindern. Und da sagte ich ihm, wenn du fortgehen musst, wenn ich in dem Augenblick zu dir gekommen bin, wo nichts dich glücklich machen konnte, wenn es sein muss, dass du mich für eine Zeit verlässt, um dann beruhigt wieder zu mir zurückzukehren, so bitte ich dich selbst fortzugehen. In der Dunkelheit sah ich, dass sie die Augen auf mich richtete. Es war, als ob sie mir gebeichtet hätte und nun angstvoll wartete, ob ich losspräche oder verdamme. Aber was konnte ich sagen? Gewiss, ich sah den großen Mohn vor mir, linkisch und wild, der sich lieber bestrafen ließ, statt sich zu entschuldigen oder einen Urlaub zu erbitten, den man ihm sicher gewährt hätte. Sicherlich hatte sie Unrecht daran getan, ihn aus Edelmut auf den Weg des Abenteuers zu führen, aber wie hätte ich so viel Güte, so viel Liebe tadeln können? Ein langes Schweigen folgte. Wir hörten, beide tief innerlich erregt, den kalten Regen auf Hecken und Zweige tropfen. »So ist er denn früh am Morgen fortgegangen«, fuhr sie fort. »Von nun an trennte uns nichts mehr. Und er hat mich noch einmal geküsst, ganz natürlich wie ein Mann, der seine junge Frau beim Antritt einer langen Reise verlässt.« Sie stand auf. Ich nahm ihre fieberheiße Hand, dann ihren Arm, und wir gingen in der tiefen Dunkelheit die Allee zurück. »Und doch hat er Ihnen niemals geschrieben?«, fragte ich. »Niemals«, antwortete sie. Und in dem Augenblick kam uns beiden der Gedanke an das abenteuerliche Leben, das er jetzt auf den Landstraßen Frankreichs oder Deutschlands führte, und wir begannen von ihm zu sprechen, wie wir es noch nie vorher getan hatten. Vergessene Einzelheiten, alte Eindrücke kamen uns wieder ins Gedächtnis, während wir langsam zum Hause zurückkehrten und bei jedem Schritt lange stehen blieben, um besser unsere Erinnerungen auszutauschen. Lange bis zum Gartenzaun hörte ich im Dunkeln die schöne, tiefe Stimme der jungen Frau. Und ich selbst, von meiner alten Begeisterung wieder gepackt, sprach unermüdlich und mit tiefer Freundschaft von dem, der uns verlassen hatte. Die Schule sollte am Montag wieder beginnen. Am Sonnabendabend gegen 5 Uhr kam eine Frau vom Gut auf den Schulhof, wo ich gerade Holz für den Winter sägte. Sie brachte mir die Nachricht, dass ein kleines Mädchen in Les Sablonnières zur Welt gekommen sei. Die Niederkunft sei sehr schwer gewesen, um 9 Uhr abends hätte man die Hebamme von Prévrange holen müssen. Um Mitternacht wurde von neuem angespannt, um den Arzt von Vierzon zu holen. Er hatte die Zange anwenden müssen, das Kind war am Kopf verletzt und schrie viel, schien aber ganz lebenskräftig zu sein. Yvonne von Galais war jetzt sehr entkräftet, hatte aber alle Leiden mit außerordentlicher Standhaftigkeit ertragen. Ich ließ meine Arbeit liegen, zog mir schnell einen anderen Mantel an und folgte der guten Frau nach Les Sablonnières. Im Grunde ganz zufrieden mit diesen Nachrichten. Vorsichtig und leise, falls etwa eine der beiden Verletzten schliefe, stieg ich die enge Holztreppe zum ersten Stock empor. Und dort empfing mich mit ermüdetem, aber glücklichem Gesicht Herr von Galais und führte mich in das Zimmer, in das man vorläufig die von Vorhängen umgebene Wiege gestellt hatte. Ich war noch niemals in einem Hause gewesen, in dem am gleichen Tage ein Kind geboren war. Wie seltsam, geheimnisvoll und wunderbar mir das erschien. Der Abend war so schön, ein wirklicher Sommerabend, dass Herr von Galais keine Bedenken trug, das Fenster nach dem Hofe zu öffnen. Neben mir, auf die Fensterbrüstung gelehnt, erzählte er mir, abgespannt und glücklich, das Drama der vergangenen Nacht. Und ich hatte, während ich ihm zuhörte, in mir das dunkle Gefühl, als ob irgendein Fremder mit uns im Zimmer sei. Aus den Vorhängen der Wiege drang ein schriller, langgezogener Schrei hervor. Herr von Galais sagte leise, »Die Wunde am Kopf macht ihr Schmerzen.« Mechanisch begann er, das kleine Bündel zu wiegen. Man merkte, dass er dies seit dem frühen Morgen getan und dass es ihm schon zur Gewohnheit geworden war. »Sie hat schon gelacht«, sagte er, »und sie greift nach dem Finger. Aber Sie haben sie noch gar nicht gesehen.« Er öffnete die Vorhänge, und ich sah ein kleines, geschwollenes Gesicht, das durch die Zange langgezogen und entstellt war. »Das macht nichts«, sagte Herr von Galais. »Der Arzt hat gesagt, das käme alles von selbst wieder in Ordnung. Geben Sie ihr den Finger, sie wird ihn drücken.« Ich entdeckte hier etwas, das für mich eine unbekannte Welt war, und fühlte, wie mein Herz von einer seltsamen Freude erfüllt wurde, die es vorher nicht gekannt hatte. Herr von Galais öffnete vorsichtig die Tür zum Zimmer der jungen Frau. Sie schlief nicht. »Sie können eintreten«, sagte er. Sie lag lang ausgestreckt, das fiebernde Gesicht von ihrem aufgelösten blonden Haar umgeben, und streckte mir mit müdem Lächeln die Hand entgegen. Ich beglückwünschte sie zu ihrer Tochter. Mit etwas heiserer Stimme und ungewohnter Schärfe, der Schärfe, wie sie ein aus dem Kampf zurückkehrender hat, sagte sie lächelnd, »Ja, aber man hat sie mir beschädigt.« Ich musste dann fortgehen, um sie nicht zu ermüden. Am anderen Tag, einem Sonntag, eilte ich nachmittags mit fast freudiger Hast nach Les Sablonnières. Ein an der Tür mit Nadeln befestigtes Schild hielt den Griff, den ich schon ausführen wollte, zurück. »Bitte nicht zu läuten.« Ich kam nicht auf den Gedanken, um was es sich handelte, und klopfte ziemlich stark. Ich hörte, wie innen jemand mit gedämpften Schritten herbeieilte. Eine Person, die ich nicht kannte, es war der Arzt von Vierzon, öffnete. »Nun, was gibt es?« fragte ich schnell. »Psst«, antwortete er ganz leise und erzürnt. »Das kleine Mädchen wäre diese Nacht bald gestorben, und der Mutter geht es sehr schlecht.« Vollständig fassungslos folgte ich ihm auf den Fußspitzen in den ersten Stock.